haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute der Parkschein. Es war viel zu kalt, um das warme Büro zu verlassen. Doch Frau Richter bestand darauf, dass ich nach Grünwil fuhr, um ihr zu helfen, ihren Freund wiederzufinden. Was ich nach einem einfachen Auftrag anhörte, entpuppte sich bei eisigem Wind als Überlebenstraining. Der Wagen muss hier ganz in der Nähe sein. Ich dachte, Sie vermissen Ihren Freund. Mein Freund ist entführt worden. Hier? Mitten in Grünwil? Nein, er war gestern in der Stadt an einem Konzert und ist nicht nach Hause gekommen. Und sein Wagen ist seelenruhig nach Grünwil gefahren? Ich habe ihn mit Hilfe des Computers geortet. Was man heutzutage nicht alles mit dem Computer machen kann. Mein Freund hat einen Sender eingebaut. Eigentlich nur zum Spaß oder falls jemand den Wagen klauen würde. Und genau das ist jetzt geschehen. Vielleicht erlaubt sich Ihr Freund einen kleinen Spaß. Mein Freund ist entführt worden und Sie sollen ihn suchen. Was genau ist gestern Nacht geschehen? Jan ging, wie schon gesagt, an ein Konzert der Band Apples for Eva. Er steht auf laute Musik. Ich kann damit nichts anfangen. Er stellte seinen Wagen ab und rief mich an. Danach habe ich nichts mehr von ihm gehört. Und seinen Wagen haben Sie heute früh in Grünwil geortet. Ich war müde und ging schlafen. Als ich um 4 Uhr erwachte, war mein Freund noch immer nicht zurück. Da machte ich mir Sorgen. Haben Sie ihn angerufen? Klar, aber sein Handy ist ausgeschaltet. Können Sie das nicht auch orten? Nein. Aber die Polizei könnte das tun. Aber die haben gesagt, ich soll in 24 Stunden wiederkommen. Vielleicht hat Ihr Freund zu viel getrunken und ist heute Morgen in einem fremden Bett aufgewacht. Jan geht nicht fremd und er trinkt nicht zu viel. Wie heißt er mit Nachnamen? Blindenbacher. Blindenbacher? Ja, Jan Blindenbacher. Ich werde nachher seinen Arbeitgeber anrufen. Jan arbeitet hart und er würde nie unentschuldigt der Arbeit fernbleiben. Er ist entführt worden. Helfen Sie mir. Ich nannte ihr meinen Tarif und sie ging schnurstracks zu einem Geldautomaten und händigte mir einen Vorschuss aus. Sie zeigte mir auf ihrem Notebook das Gebiet, auf dem der Wagen abgestellt war. Halb Grünwil kam in Frage. Es dauerte eine eisige halbe Stunde, bis wir den Wagen entdeckten. Schauen Sie in den Kofferraum. Wir sollten das der Polizei überlassen. Sie glauben, dass er tot im Kofferraum liegt? Wenn der Wagen gestohlen wurde, sollte man ihn nach Spuren untersuchen. Der Wagen wurde garantiert gestohlen. Es gibt keinen Grund, weshalb Jan nach Grünwil fahren sollte. Ich öffne jetzt den Kofferraum, aber ich schaue nicht hin. Und? Was sehen Sie? Einen leeren Kofferraum. Ah, Gott sei Dank. Was machen Sie da? Ich suche nach Blutspuren. Hier, sehen Sie. Ich sehe keine Blutspuren auf dem Parkschein. Jan hat den Wagen auf einem öffentlichen Parkplatz abgestellt. Der Parkplatz ist in der Nähe des Konzertlokals. Sehen Sie? Er hat für 3 Stunden bezahlt. Und ist danach nach Grünwil gefahren. Warum sollte er das tun? Sie kennen Ihren Freund besser als ich. Er hätte mich angerufen, wenn er noch woanders hingefahren wäre. Ich dachte, Sie haben sich schlafen gelegt. Ja, schon. Aber normalerweise kommt er gegen Mitternacht nach Hause. Ich verstehe das alles nicht. Aber es gibt für mich nur eine plausible Erklärung. Jan ist entführt worden. Wer sollte das tun? Sie sind der Detektiv. Finden Sie es heraus. Wir fahren jetzt zurück in die Stadt. In diesem Wagen? Ich bin mit dem Bus gekommen. Ich trage Handschuhe und Sie müssen einfach versuchen, nichts anzufassen. So verwischen wir keine Spuren. Ich bleibe hier und schaue mich ein wenig um. Gut. Aber ich glaube nicht, dass Jan in Grünwil gefangen gehalten wird. Das wäre zu offensichtlich. Die Entführer haben den Wagen hier abgestellt, um eine falsche Fährte zu legen. Sie fuhr weg und ich schaute mich um. An einer Ecke rauchte es gewaltig. Es war ein Maroni-Händler. Ich hatte keine Lust auf heiße Kastanien, aber der Mann hatte den Parkplatz im Blickfeld und war vermutlich schon seit Stunden vor Ort. 200 Gramm für 50 Franken. Ich will keine Drogen kaufen. Sie kriegen 200 Gramm Maroni für 50 Franken. Das ist Wucher. Sie haben mich nach einer Auskunft gefragt, diesen Preis inbegriffen. Also gut, 50 Franken. Die Maroni, die können Sie sich sonst wohin stecken. Sie werden die Maroni essen. Alle. Ich soll heiße Kastanien essen. Das ist Werbung für meinen Stand. Sie bleiben so lange stehen, bis die letzte Maroni weg ist. Ich zahle Ihnen 100, wenn ich das Zeug nicht essen muss. Das ist ein Deal. Aber Sie müssen eine Tüte mitnehmen, sonst sieht das verdächtig aus. Meinetwegen. Der Wagen, der vorhin weggefahren wurde, wie lange stand er schon auf dem Parkplatz? Der war schon um 6 Uhr da. Sind Sie sicher? Gleich daneben hat um 6 Uhr eine tolle Frau ihren Sportwagen abgestellt. Ist da drüben in den Bus gestiegen. Habe ich mich noch gewundert. Stellt den Wagen ab und steigt in einen Bus. Tja, aber heutzutage haben die meisten Leute einen Dachschaden, ne? Wenn Sie mich fragen, ist das wegen des Feinstaubs. Der frisst sich ins Gehirn. Irgendwann werden wir alle den Wagen abstellen und in den Bus steigen. Er gab mir die Tüte mit den Kastanien und ich gab ihm den 100er. Eine ältere Dame wunderte sich darüber, dass ich kein Herausgeld erhielt. Ich drückte ihr die Tüte in die Hand und wünschte guten Appetit. 2 Stunden später besuchte mich meine Klientin in meinem Büro. Ich habe bei Jans Arbeitgeber angerufen. Die behaupten, dass Jan gar nie bei Ihnen gearbeitet hat. Wie lange sind Sie schon mit Ihrem Freund zusammen? Ein halbes Jahr. Ich verstehe nicht, weshalb er mir verheimlichte, dass er arbeitslos ist. Vielleicht aus Stolz oder Ehre. Junge Männer neigen zu solchem Unsinn. Deshalb ziehen manche auch in den Krieg. Aber Jan ist jeden Tag zur gleichen Zeit aus dem Haus und abends nach Hause gekommen. Ja, und er hat mir erzählt, was er tagsüber erlebt hat. Das kann man doch nicht alles erfinden. Vielleicht arbeitet er bei einer Bank und schämt sich dafür. Kann man sich in einem Menschen derart täuschen? Bevor meine Klientin losheulen konnte, bot ich ihr ein Glas Whisky an. Sie trank, hustete und trank weiter. Ich versprach ihr, mich um ihren verschwundenen Freund zu kümmern und machte mich auf den Weg ins Polizeipräsidium. Die Welt ist aus den Fugen, Maloney. Alle haben Schulden. Und jene, die keine Schulden haben, müssen Schulden machen, um jene, die Schulden haben, vor dem Ruin zu retten. Mich interessiert die Einzahl und nicht die Mehrzahl. Wer ist schuld am Verschwinden von Jan Blindenbacher? Den Namen habe ich noch nie gehört. Falls es sich um einen Ihrer Klienten handelt, würde es mich nicht wundern, wenn er in eine Klinik eingewiesen wurde. Der Mann war an einem Konzert und ist seither verschwunden. Wahrscheinlich hat er einen Hörsturz erlitten und irrt jetzt mit einem Pfeifen im Ohr durch die Stadt. Wurde heute in der Stadt eine unbekannte Leiche gefunden? Ja und nein, Maloney. Leiche, ja, unbekannt, nein. Ein Mordopfer. Sieht ganz danach aus. Sagten Sie vorher etwas von einem Konzert, Maloney? Apples for Eva. Die sollen ziemlich laut sein. Das ist verblüffend, Maloney. Wir fanden beim Mordopfer eine Konzertkarte. Wie sagten Sie, hieß der Mann, nach dem Sie suchen? Jan Blindenbacher. Das Mordopfer hieß Joao Alves. Vielleicht war es gar kein Mord und der Mann ist an den Folgen des Konzertes gestorben. Seltsam ist nur die Stichwunde. Was meinen Sie, Maloney? Ich schrieb mir den Namen des Toten auf und schielte auf den Computermonitor, auf dem ich die Adresse ablesen konnte. Der Polizist suchte danach im Internet nach der Band Apples for Eva und wenig später erschallte Musik, die sofort einen Alarm auslöste. Joao Alves wohnte zu Lebzeiten in einer Einzimmerwohnung. Das Haus sah renovationsbedürftig aus und im Treppenhaus lag eine Menge Müll. Die Wohnungstüre des Ermordeten wurde von einer jungen Frau geöffnet. Weshalb interessiert es ein Privatdetektiv, wie Joao gelebt hat? Ich suche nach einem Mann, der an dem Tag verschwand, an dem Ihr Freund ermordet wurde. Joao war nicht mein Freund. Wir waren nur gute Bekannte. Seine Eltern leben in Portugal. Sie haben mich gebeten, Joaos Urne in seine Heimat zu überführen. Aber die Polizei will die Leiche nicht freigeben. Ist das üblich? Bei der hiesigen Polizei dauert alles ein wenig länger. Was hat Joao gearbeitet? Er war seit längerem arbeitslos. Und von was hat er gelebt? Keine Ahnung. Vielleicht hat ihn eine Frau ausgehalten. Er war nicht sehr wählerisch. Bei der Leiche wurde ein Konzertticket gefunden. Die Polizei hat bereits danach gefragt. Was ist damit? War Joao ein Fan der Band Apples for Eva? Von denen habe ich noch nie etwas gehört. Joao ging nicht an Konzerte. Auf alle Fälle hat er mir nie von einem Konzertbesuch erzählt. Hatte er ein Auto? Ja, eine alte Rostbeule. Sie steht unten. Kann ich mir den Wagen anschauen? Wenn Sie ihn kaufen möchten, müssen Sie seine Eltern kontaktieren. Mich interessiert nur ein Parkschein. Den hier? Der Parkplatz in der Nähe des Konzertlokals. Sieht so aus, als ob er tatsächlich am Konzert war. Die Polizei sagt, dass er zwischen Mitternacht und 2 Uhr getötet wurde. Ich verstehe das alles nicht. Joao machte sich nichts aus Musik. Wenn er tatsächlich da war, dann zusammen mit einer Frau. Alleine hätte er sich das nie angetan. Vielleicht war er mit einem anderen Mann dort. Jan Blindenbacher. Joao zusammen mit einem Mann an einem Konzert? Das passt überhaupt nicht. Und der Name sagt Ihnen auch nichts? Blindenbacher? Mm. Es gibt einen Eishockeyspieler, der so heißt. Jan Blindenbacher ist kein Eishockeyspieler. Er war mit Joao am Konzert der Apples for Eva und er hat seinen Wagen auf dem gleichen Parkplatz abgestellt. Das haben vermutlich auch noch 100 andere getan. Aber die sind nach dem Konzert wohlbehalten zu Hause angekommen. Joao ist tot und Jan Blindenbacher spurlos verschwunden. Glauben Sie, dass Blindenbacher Joao ermordet hat? Ich glaube gar nichts. Darf ich mich in der Wohnung umsehen? Das hat die Polizei bereits getan. Die sehen nichts, hören nichts und riechen unangenehm. Ich will keinen Ärger. Rufen Sie seine Eltern an. Können Sie Portugiesisch? Sie könnten für mich übersetzen. Sein Vater spricht ganz gut Deutsch. Er hat früher in der Schweiz gearbeitet. Hatte Joao Freunde? Er war öfter mit einem Deutschen zusammen. Sie haben sich Fußballspiele angeschaut. Der wohnt vorne an der Kreuzung, Stefan Tesche. Es hat ihn ziemlich mitgenommen, als ich ihm von Joaos Tod berichtete. Sie nannte mir die Adresse und ich versuchte, einen Blick in die kleine Wohnung zu erhaschen. Doch als sie meinen Versuch bemerkte, zog sie die Tür zu und ließ mich im Treppenhaus zurück. Stefan Tesche war zu Hause. Als ich ihm erzählte, wer ich bin, ließ er mich eintreten. Er nahm wortlos ein schnurlos Telefon und plapperte drauf los. Auf einem Tisch lagen einige Lose einer Lotterie, bei der man 1 Million gewinnen konnte. Die Firma Call for Call gratuliert Ihnen zu Ihrem neuen Handyvertrag. Wie, Sie haben kein Handy? Sie erhalten von der Firma Call for Call ein Handy umsonst und dazu ein fantastisches Angebot mit 40-jähriger Laufzeit. Sie sind 80 Jahre alt. Das macht überhaupt nichts. Sie können das fantastische Angebot an Ihre Enkel vererben. Und überhaupt, heutzutage wird man noch immer älter. Eigentlich müssten Sie nach einer 50-jährigen Laufzeit fragen. Wie? Was heißt denn krank? Heute kann man doch alles behandeln. Glauben Sie mir, mein Onkel hatte nur noch 2 Monate, sagten die Ärzte. Das war vor 20 Jahren. Wie? Nein, ich weiß den Namen seines Arztes nicht. Aber warten Sie einen Moment, ich arbeite nebenbei auch noch für die Firma Old and Well und könnte... Ja, hier ist es. Eine Megapackung einer tibetischen Wunderpille anbieten. 5000 Tabletten für 20.000 Franken. Sie können auch in Raten zahlen. Was? Nein, die Tabletten können Sie auch ohne Handy schlucken. Hallo? Hallo? So ein Mist. Wehe, Sie versuchen, mir einen Handyvertrag anzudrehen. Die Leute werden immer vorsichtiger, wenn man sie anruft. Es gibt einfach zu viele unseriöse Anbieter, die die Leute über den Tisch ziehen. Für wie viele Firmen arbeiten Sie am Telefon? Im Moment sind es 12. Boah. Ich mache auch Kundenbefragungen und Qualitätskontrolle. Aber mit dem Verkauf verdiene ich am meisten. Sie sind wegen Joao hier? Sie waren mit ihm befreundet. Ja, wir haben uns jeden Samstag Fußballspiele angeschaut. Am Nachmittag Bundesliga und am Abend portugiesische Liga. Hat Joao Andeutungen gemacht, dass er in zwielichtigen Kreisen verkehrte? Ach, der hatte ständig was am Laufen, kleine Geschäfte. Aber er war kein Krimineller. Hat er Ihnen erzählt, dass er an einem Konzert der Apples for Eva gehen wollte? Das ist Hardcore-Trash, oder? Hm. Nein, mir hat er nichts erzählt. Wann haben Sie ihn zuletzt gesehen? Das ist 2 Wochen her. Ich muss jetzt aber weiterarbeiten. Bis am Abend muss ich noch 3 Dutzend Kontakte bearbeiten. Das ist ganz schön anstrengend. Was ich nicht verstehe, ist, dass die alten Leute kaum Hochdeutsch verstehen. Ich könnte die locker über den Tisch ziehen, wenn ich wollte. Das habe ich gehört. Das? Ja. Das war eine seriöse Beratung. Die Leute denken heute viel zu kurzfristig. Irgendwann werden die Preise steigen. Wer jetzt einen 50-Jahres-Vertrag abschließt, fährt auf Dauer viel besser. Glauben Sie mir. Bei welchem Anbieter haben Sie einen Vertrag? Noch ehe ich antworten konnte, hielt er mir einen Prospekt unter die Nase. Wenig später warf ich den Prospekt unten in seinen Briefkasten und verließ das Haus. Meine Klientin hatte Mittagspause und aß in einem Bistro eine Suppe. Sie sollten auch einen Teller voll nehmen. Schmeckt vorzüglich. Mein Magen ist sich allzu gesunder Ernährung nicht gewohnt. Jan hat mir nie von einem Joao Alves erzählt. Ich glaube nicht, dass sich die beiden gekannt haben. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass sich die beiden gekannt haben. Sie machten sich beide nichts aus Musik, gingen aber an ein Konzert der schwerverdaulichen Band Apples for Eva. Weshalb sollte Jan mit diesen Portugiesen an ein Konzert gehen? Beide waren arbeitslos. Das ist doch kein Grund, um an ein Konzert zu gehen. Vielleicht waren die beiden gar nicht am Konzert. Das macht noch weniger Sinn. Sie haben sich Karten gekauft und einen Parkschein für 3 Stunden. Das Konzert und der Parkschein könnten als Alibi dienen. Als Alibi? Ja. Sie glauben ernsthaft, dass Jan diesen Portugiesen umgebracht hat? Die beiden könnten einen Überfall oder Einbruch geplant haben. Das wird ja immer abenteuerlicher. Hat man beim Portugiesen Geld gefunden? Nein. Aber wenn Ihr Freund mit dem Geld abgehauen ist, nachdem er zuvor im Streit Alves getötet hat, dann ergibt das alles durchaus einen Sinn. Das hört sich an wie ein schlechter Film. Was kommt als nächstes? Wird er mich anrufen und darum flehen, dass ich mit ihm flüchte und ein neues Leben anfange? Ich habe mir das alles ganz anders vorgestellt. Jan als Opfer einer Entführung. Sie aber versuchen, aus ihm einen Verbrecher zu machen. Wozu bezahle ich Sie eigentlich? Ich versuche, die Wahrheit herauszufinden. Jan ist der Einzige, der die Wahrheit kennt. Weshalb suchen Sie nicht nach ihm? Sie wendete sich ihrer mittlerweile lauwarmen Suppe zu und ich versuchte, sie davon zu überzeugen, dass meine Arbeit jeden Franken wert ist. Um mir meinen vorbildlichen Einsatzwillen zu demonstrieren, fuhr ich mit leerem Magen ins Polizeipräsidium. Üble Sache, Maloney. Alves wurde mit einem gezielten Stich ins Herz getötet. Gab es in der Nacht, in der Alves ermordet wurde, einen Überfall oder Einbruch? Wo leben Sie eigentlich, Maloney? Einbrüche gibt es praktisch in jeder Nacht. Und auch Raubüberfälle sind an der Tagesordnung. Mich interessieren alle Delikte in der Nähe des Konzertlokals, in der die Apples for Eva auftraten. Äpfel für Eva? Von denen habe ich noch nie gehört. Sind die schon mal im Benissimo oder Wetten, das aufgedreht? Die sind zu laut für den Samstagabend. Sehen Sie mal, Loni, das ist paradox. Eigentlich müssen die lautesten Bands vor älterem Publikum auftreten. Da würde das Hörgerät rocken. Junge Menschen sollten ihr Gehör schonen. Und laute Menschen wie Sie meiden. Ja. Moment mal, Loni. Moment, hier haben wir was. Ein Lager wurde ausgeräumt. Einbahnstraße 95. Das ist in der Nähe des Konzertlokals. Was wurde gestohlen? Lose. Lose? Ja, Lose. 10 bis 50 Franken das Stück. 10.000 Lose. Also theoretisch sind darunter 1.000 Gewinnlose. Wenn man sie für 5 Franken das Stück weiterverkauft, sind das 50.000 Franken. Vielleicht war dieser Alves zu gierig. Oder aber sein Komplize wollte alles für sich. Wer aber war der Komplize? Er rätselte und ich machte mich aus dem Staub. In meinem Büro trank ich einen Whisky und dachte an die Lose, die bei Stefan Tesche auf dem Tisch lagen, als er mir einen teuren Handyvertrag unterjubeln wollte. Herr Tesche zeigte sich nicht überrascht, als ich ihn erneut aufsuchte. Er bot mir sogar eine Tasse Tee an, die ich dankend ablehnte. Ehe ich ihn über den Zweck meines Besuches informieren konnte, laberte er mir bereits wieder beide Ohren voll. Es überrascht mich nicht, dass Sie doch noch auf mein Angebot zurückkommen. Die Logik erschließt sich einem oft erst nach einer Weile. Möchten Sie ein Abo über 40 oder 50 Jahre? Ich möchte überhaupt kein Abo, aber die Lose, die auf dem Tisch liegen, interessieren mich brennend. Das? Das sind alles Nieten. Ach. Wenn man sie einsendet, nimmt man an einer Zusatzverlosung teil. Mit 100 Nieten rechne ich mir gute Chancen aus. Sie haben sich 100 Lose gekauft? Nein, die habe ich von einem Kollegen erhalten. Noch ein Gauner, der überteuerte Handyverträge anbietet. Was fällt Ihnen ein? Ich bin kein Gauner. Das sind seriöse Angebote. Wie heißt der Mann mit den vielen Losen? Harry Fichter. Wir haben uns in der Sportsbar kennengelernt, in der ich mir zusammen mit Joao Fußballspiele angeschaut habe. Gehörte Jan Blindenbacher auch zu dem Fußballverrückten? Hier der Mann auf dem Foto. Ja, den Typen kenne ich, ja. Der hängt fast täglich in der Bar rum. Er und Joao haben sich gegrüßt, aber mir hat er sich nicht vorgestellt. Aber Harry Fichter hat er ebenfalls gekannt. Ja, ich glaube, die beiden haben sich gekannt, ja. Wo finde ich Harry Fichter? Er hat einen Job als Kastanienverkäufer gefunden. Kastanien? Ja, die heißen hier Maroni. Ich weiß, aber das klingt in meinen Ohren ziemlich seltsam. Verkauft Fichter die Maroni in Grünwil? Er hat gesagt, in einem kleinen Kaff außerhalb der Stadt. Ah. Wo liegt Grünwil? Im Grün. Ja, darauf wäre ich jetzt nicht gekommen. Harry hat Ihnen 100 Lose geschenkt. Nieten. Die waren bereits geöffnet. Hat er erwähnt, woher er die Lose hatte? Die kann man an jedem Kiosk kaufen. Darauf wäre ich nie gekommen. Ja, dann sind wir jetzt quitt. Ich habe aber jetzt noch zu tun. Ein neuer Auftrag. Kosmetikprodukte für Männer. Das wäre übrigens auch was für Sie. Ich machte mich schleunigst aus dem Staub. Als ich im Bus saß, versuchte ich, alle Informationen zu einem sinnvollen Ganzen zu kombinieren. Doch noch fehlten mir einige Informationen. Harry Fiechter langweilte sich hinter seinem Maroni-Stand. Was wollen Sie heute? Maroni oder noch eine Information? Ich interessiere mich für Nieten. So etwas verkaufe ich nicht. Benötigen Sie eine Niete für Ihre Jeans? Ich dachte eher an Lotterielose. Damit habe ich nichts zu tun. Womit? Mit Lotterielose. Die gestohlen wurden. Was soll das? Arbeiten Sie für die Polizei? Ich bin Privatdetektiv und suche nach Jan Blindenbacher. Damit habe ich nichts zu tun. Aber Sie wissen, dass Blindenbacher und Alves in das Lagerhaus einbrachen und Lotterielose entwendeten. Davon weiß ich nichts. Hat Blindenbacher Ihnen 100 Lose geschenkt? 110. Was soll die Frage? Er hat Ihnen 110 Lose geschenkt. Ich habe ihm einen Gefallen getan. Sie haben seinen Wagen auf diesem Parkplatz abgestellt. Er sagte, er hätte Stress mit seiner Freundin und wolle ein paar Tage verschwinden. Er wusste, dass seine Freundin den Wagen orten konnte. Deshalb fuhr er mit dem Bus weg. Und dafür hat er Ihnen 110 Lose geschenkt. Er sagte, er kenne jemanden, der einen Kiosk besitzt. Die meisten der Lose waren Nieten. Ich habe immerhin 250 Franken gewonnen. Und was ist mit Joao Alves? Er ist tot. Er wurde ermordet, nachdem er mit Blindenbacher die Lose gestohlen hatte. Schwau hatte Jan im Verdacht, dass er ihm seine Freundin ausspannen wollte. Alves hatte keine Freundin. Doch, die Gabriela. Ja, aber die hat sich in Jan verguckt. Kann gut sein, dass Jan deshalb abgehauen ist. Um sie mit Alves Freundin zu vergnügen. Die Frau hat Klasse. Leider hat sie sich nicht für mich interessiert. Ich hätte auch nicht Nein gesagt. Nachdem die Geschichte eine überraschende Wendung genommen hatte, war es an der Zeit, meine Klientin aufzusuchen. Als ich sie anrief, klang sie aufgeregt. Im Hintergrund hörte ich eine unangenehme Stimme, die mir bekannt vorkam. Tatsächlich traf ich meine Klientin wenig später zusammen mit Alves Freundin im Polizeipräsidium wieder. Na, Maloney, sind Sie gekommen, um die Verwirrung auf einen neuen Höhepunkt zu treiben? Diese Frau hat meinen Freund entführt. Schön wär's, aber leider habe ich keine Ahnung, wo Jan steckt. Vermutlich wurden sie beide von Jan Blindenbacher benutzt und hereingelegt. Genau so hab ich das vermutet, Maloney. Anstatt einen sinnvollen Beitrag zu leisten, gießen Sie Feuer ins Öl. Umgekehrt. Spielt keine Rolle, in welche Richtung man gießt. Öl ins Feuer, so wär's richtig. Also wenn Sie sich jetzt auch noch gemeinsam gegen mich verschwören, werde ich Sie beide verhaften, auf der Stelle. Das geht nicht. Ich habe einen Anwalt in meinem Bekanntenkreis. Dann werden wir den Anwalt auch noch verhaften, wegen Verdunklungsgefahr und Vetterwirtschaft. Jan hat nur eins im Kopf, möglichst einfach zu Geld zu kommen. In Joao von deinen Komplizen, willig und ein wenig beschränkt. Das ist nicht der Jan, mit dem ich zusammen war. Er hat Ihnen die ganze Zeit etwas vorgespielt. Was denn jetzt, Maloney? Lebt dieser Jan noch? Er ist vermutlich auf der Flucht. Er hat wahrscheinlich Joao getötet, um alles für sich zu haben. Jan, ein Verbrecher und Mörder? Das denkt sie sich alles aus, weil sie ihn nicht haben konnte. Ich habe mich in den Typen verliebt, das gebe ich zu. Aber er wollte nichts von mir. Weil er mich liebte. Nach was? Er wollte zu Geld kommen und dann am Strand Frauen anbaggern. Ich habe überhaupt nichts über ihn gewusst. Das ist unfassbar. Oh, Ruhe jetzt! Ich fasse zusammen. Zwei Frauen, aber nur ein Motiv. Geldgier. Jan und Joao haben in einem Lagerraum Lotterielose gestohlen. Vermutlich gab es einen Streit. Und Jan hat Joao erstochen. Danach ist er geflüchtet. Und was ist mit den Losen, Maloney? Wenn das alles Nieten waren, hat sich der Diebstahl und der Mord gar nicht gelohnt. 10.000 Nieten findet man nicht mal bei der hiesigen Polizei. Es reicht bei der hiesigen. Wir werden diesen Jan zur Fahndung ausschreiben. Und Sie sind verhaftet, alle beide, auf der Stelle. Ich habe nichts mit dem Diebstahl und dem Mord zu tun. Ich auch nicht. Unglaublich. Wie konnte ich mich so täuschen lassen? Du wirst darüber hinwegkommen, Liebes. Nennen Sie mich nicht Liebes, Sie impertinente Person. Hoppla, war das jetzt eine Beleidigung oder ein Kompliment? Moment. Das haben wir gleich. Wie sagten Sie? Inkontinent, das ist eine Beleidigung. Impertinent. Ja, da muss ich nachschlagen. Aber in der Regel ist es so, dass Begriffe, die man nachschlagen muss, fast immer auch eine Beleidigung sind. Und ich habe ein Buch gelesen. Ich möchte diese Frau wegen Beleidigung anzeigen. Moment. Wie hieß das Wort? Imperativ, das ist keine Beleidigung, das ist Bildung. Es dauerte eine Weile, bis er auf der Tastatur die richtigen Buchstaben entdeckte. Die beiden Frauen gerieten sich beinahe in die Haare. Ich versuchte sie zu trennen, was mit einer Ohrfeige und mehreren Schimpfworten beantwortet wurde. So geht das! Haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Der Parkschein.